ich tanze selber Schuh. Und am Konfetti-Regen, das wirbelt im warmen Sommerwind, werd ich nicht länger dagegen. Die bunten Schnipsel kann man nicht mehr wieder zusammenkleben. Du hast doch früher immer gesagt, so kunterbunt ist das Leben. Wer jetzt nicht dann derselbe Schuh, es dreht sich der Platz mit den Leuten langsam und in den Himmel hinein. Der größte Staat aller Zeiten aus den Slums von Port-au-Prince lässt seine Stimme schäumen. Das klingt so schön nach Befreiung, so kann man so gut dabei träumen. Würstchenbuden tanzen mit, alle Zeitungsverkäufer, die Kinder schweben an Luftballons, der Fixer tanzt mit dem Säufer, der Skinhead tanzt mit der Türkenbraut und alle lachen und reden. Hinter der Skyline vom Babylon singt der Sänger Lied Eden. Natürlich ist das eine Illusion, dieses vermischte Tanzen. All die Kassiererin Claire und der Porsche König von Kampen, Reißer Miss Moskau und Retschader, der regelt die Katastrophen. Aber so ist das nun mal, Cherie, wenn wir in den Himmel schwoben. Jetzt nicht tanzt selber schuld, und am Konfetti-Regen, das Wirbel im warmen Sommerwind, werd ich nicht länger dagegen. Vergiss auch schnell, wer das Fest bezahlt. Warum willst du dich nicht bestrafen? Es lassen die Kinder aus Port-au-Prince dich nämlich sonst nicht schlafen.